Mann kuschelt an, doch wir waren so gut drauf. Die Sonne war am Knallen, doch das macht uns nicht aus. Wenn man ewig am Wald, haben wir uns gedacht. Wer da trinkt allein, da wird ausgelacht. Ob mit Knie oder Schnee, Sonne oder Regen. Du warst immer dabei und wir waren wie Geschwister. Ich zog dich immer an, wenn ich durch die Straßen lief. Doch meine schöne Lederjacke ist jetzt weg. Ich hab sie verloren in der Nacht bei dem Dödel weggekommen. Sie und ich hab sie geliebt und verziert und ich will sie wieder haben, ja. Und ich verwirrt und fühlte mich allein und wünschte mir die Zeit herbei, wo wir noch zusammen waren, wenn ich sonst helfen konnte. Du gabst immer Schutz bei all meinen Aktionen. Ich hoffe, mir geht's gut und wir sehen uns bald wieder. Keine andere Jacke hat mich jemals lieber. Ich hab sie verloren in der Nacht bei dem Blöden weggekommen. Sie und ich ich will sie wieder.